Kundgabe Nummer 206 vom 28.11.1937. Sendboten. Gebet. Mahnung. Großes hat der Herr vor, und deine Gedanken sollen recht gelenkt werden. Denn nur so bringen wir Gottes Willen zum Ausdruck, dass wir unentwegt geben allen, die bereit sind, die Lehren Gottes zu hören. Es lässet der Herr seine Boten in emsiger Arbeit durch das Erdental gehen. Wo immer sich ein Erdenkind findet, das in Liebe zum Herrn empfänglich ist für seine Lehren, dort darf sich dieses der Gnade Gottes erfreuen und darf ihm dienen, schon auf Erden im Liebeswerk an unwissenden, irrenden Mitgeschwistern. In dieser Zeit der Not, in der so manche Seele auf Erden wandelt, bringt der Herr so viel Hilfe durch seine Diener, so dass er greifen kann die rettende Hand des Heilands ein jeder, der ernstlich verlangt nach Hilfe. Durch stilles Gebet dringt sein Flehen empor zum Vater. Und ein wenig Vertrauen nur, dass ihr erhört werdet. Und viele hilfsbereite Wesen lenken euch, dass ihr der Not eurer Seele entgeht, dass ihr frei werdet von bösen Einflüssen und ohne Bedenken annehmt, was der Vater für euch bereitet und euch durch seine Boten zugehen lässt. Wer ernstlich will, dem sind die Bitten erhört worden, denn der Vater liebt seine Kinder. Liebes Kind, vernimm, was wir dir sagen wollen. Bedenke, es ist ein jeglicher bestimmt, in göttlicher Verbindung sein Ziel auf Erden zu verfolgen, wieder eins zu werden mit dem Vater, der ihm dieses Leben auf Erden gegeben hat, um seiner geistigen Entwicklung förderlich zu sein. Dieses Ziel, dieses Streben als wichtigstes im Leben anzusehen, gibt euch der Herr in Liebe zu verstehen. Keines von euch darf achtlos darüber hinweggehen, dass er sich einst rechtfertigen muss. Hat er sein Leben nicht recht verwertet für die Ewigkeit? Und wie bitter wird er es dereinst zu bereuen haben? Und wie viel schwerer wird ihm im Jenseits das Streben nach Vervollkommenheit werden, wenn er nur auf die Liebestätigkeit anderer, höherer Geistwesen angewiesen, sich selbst emporschwingen muss durch rastlose Arbeit an sich selbst? Wo ihr auf Erden Gnade über Gnade schöpfen dürfet, die euch der Heiland in großem Maß gewährt, so ihr nur darum bittet. Warum wollt ihr euch nicht bemühen, dieser Gnade teilhaftig zu werden? Darum nehmet an, alle Lehren, die der Herr euch sendet. Werdet stark im Glauben, lebet in der Liebe und betet, betet, ohne Unterlass. Dann werdet ihr reich gesegnet im Erdenleben euren Zweck erfüllen und dieses Leben nützen für die Ewigkeit. Amen.